Im Deutschen Reich wird Juden das Betreiben von Einzelhandelsgeschäften und Handwerksbetrieben wie auch das Anbieten von Waren und Dienstleistungen untersagt. Auf einer normalen Straße wird mit 432 Kilometern pro Stunde ein neuer Geschwindigkeitsrekord für Automobile aufgestellt. In den USA erscheint das erste Superman-Comic-Heft. In Berlin werden die Zuse Z1, der Vorläufer des modernen Computers, fertiggestellt und die Kernspaltung von Atomen entdeckt. Reichsdeutsche Wehrmachttruppen marschieren in Österreich ein. Wir schreiben das Jahr 1938. Der Patriarch ist 77 Jahre alt. Noch immer trägt er, ob schon seit beinahe 20 Jahren die Glattrasur in Mode ist, den für ihn so charakteristischen Rauschebart. Und noch immer ist er ein Mann von scharfem Verstand und großer Weitsicht. Die politische Entwicklung bereitet ihm so tiefe Sorgen, dass er sich nach der bereits vollzogenen Umwandlung der Aktiengesellschaft in eine GmbH entschließt, einen weiteren wichtigen Schritt für die Zukunft seines Unternehmens und die Sicherung seines Lebenswerkes in Angriff zu nehmen. Er will ein Testament schreiben, sein Vermächtnis in Worte fassen. Doch wie soll er sicherstellen, dass die nachfolgenden Generationen ihn richtig verstehen, das Unternehmen in seinem Sinne weiterführen? Wie werden die Zeiten sein, durch die es gesteuert werden muss? Er selbst hat 1914 ja miterlebt, was passiert war, als Verstand und Mitgefühl auf der großen politischen Bühne aussetzten. Unter dem Eindruck, ein solch katastrophales Versagen der Politik drohe ein weiteres Mal, ist es an der Zeit, Rückschau zu halten. Robert Bosch betrachtet sein Unternehmen von Anfang an aus zwei Perspektiven, die ihm gleichermaßen wichtig sind. Die eine fokussiert den wirtschaftlichen Aspekt. Er ist Unternehmer und dafür verantwortlich, dass es der Firma gut geht. Der zweite Blick gilt der Belegschaft. Er ist überzeugt, dass sein eigenes Wohl an das seiner Mitarbeiter gekoppelt ist. Ein Prinzip, mit dem er im Kreise der Fabrikanten jener Tage ziemlich alleine dasteht. Viel früher als die meisten Fabrikbesitzer hat er den 8-Stunden-Tag und den freien Samstagnachmittag eingeführt. Als auch am 1. Mai, dem Feiertag der Arbeiterbewegung, seine Werkstätten geschlossen bleiben, nennen sie ihn den Roten Bosch. Zu all dem zahlt er ja auch noch deutlich höhere Löhne als sie. Nun, ich zahle nicht gute Löhne, weil ich viel Geld habe, sondern ich habe viel Geld, weil ich gute Löhne bezahle. Der Idealist ist ein Materialist. Klug genug einzusehen, dass es nicht ihm allein gut gehen kann. Sein Denken und ethisches Empfinden bevorzugen die Bildung von Allianzen, die Herstellung von Symbiosen. Für seine Mitarbeiter richtet er die Bosch-Hilfe ein, eine Stiftung für die Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenunterstützung, baut für sie Mietshäuser und gewährt ihnen Darlehen für den Bau von Eigenheimen. Auf der anderen Seite fordert er Disziplin und Qualität und weiß, dass er auch das nicht frei Haus bekommt. So wird Bildung einer der großen Bereiche, in dem er früh und ein Leben lang fördernd und stiftend tätig wird. In Bildung sieht er den einzig erfolgversprechenden Weg, die Welt zu verbessern. Das Ziel soll nicht sein, die Menschen vollzutrichtern mit allen möglichen Dingen, die mechanisch gelernt werden, um ein Examen zu bestehen, sondern die Einsicht fördert in die Zusammenhänge zwischen geschichtlichen, wirtschaftlichen und rein menschlichen Dingen. Solche Leute wissen auch, was möglich ist. Sie bekommen die Fähigkeit, die Wirklichkeit zu sehen und dementsprechend zu handeln, sich wirtschaftlich zu behaupten und Irrlehren als solche zu erkennen. Sein soziales Engagement beginnt, sobald er finanziell dazu in der Lage ist. Mit der Zeit entwickelt es sich kontinuierlich weiter und wird im Ersten Weltkrieg zu einer bestimmenden Tätigkeit seines Wirkens. Der gesamte Gewinn aus der Rüstungsproduktion, 20 Millionen Mark, fließen in Fördermaßnahmen. Robert Bosch wird zum Stifter im großen Stil. Dank will er dafür nicht. Sein Leben lang empfindet er Abneigung gegen Ehrungen und Auszeichnungen, weigert sich, Orden oder Doktortitel anzunehmen, nur weil er mit Geld geholfen hat. Er hält das für unwürdig. Selbst simple Dankesbriefe erregen mitunter sein Missfallen. Guten Tag, Bosch am Apparat. Ich erhalte soeben Ihr Schreiben von gestern und kann nicht umhin, Ihnen zu sagen, dass es sehr unangebracht ist, wenn Sie Ihre Arbeitszeit mit Danksagungen verschwenden, die nicht am Platze sind und die Sie auf bessere Zeiten aufsparen können. Ich tue, was ich für meine Pflicht halte. Ich verkenne Ihre gute Absicht nicht. Ich will bloß sagen, der Oberbürgermeister von Stuttgart hatte im August 1914, nach Ausbruch des Krieges, als erstes Zeichen der Solidarität 100.000 Mark zur freien Verfügung erhalten und sich schriftlich bedankt. Der Spender gibt ihm zu verstehen, dass größere, dringendere Aufgaben zu bewältigen sind, als Dankschreiben zu verfassen. Unmittelbar nach Ende des Krieges erkennt Robert Bosch die dringende Notwendigkeit zur Verbesserung der politischen Bildung. Das Kaiserreich ist zusammengebrochen. Die Bevölkerung lebt zum ersten Mal in einer demokratischen Gesellschaftsordnung. Doch nicht alle wissen mit den neuen, vielfältigen Möglichkeiten der jungen Demokratie etwas anzufangen. Viele wollen lieber ihren alten Kaiser Wilhelm wiederhaben. Gleichzeitig erzeugt der hohe politische und wirtschaftliche Druck der Siegermächte eine Situation, in der rechtsradikale Strömungen aufblühen. Um dem etwas entgegenzusetzen, fördert er, gemeinsam mit anderen liberalen Geistern seiner Zeit, die Gründung der Deutschen Hochschule für Politik in Berlin. Mit der Absicht, sie solle der Kristallisationspunkt werden für den geistigen und moralischen Wiederaufbau Deutschlands und dadurch auch eines neuen Europas, unabhängig von einzelnen politischen Richtungen. Das Engagement des wohltätigen Weltbürgers ist inzwischen so vielseitig und umfangreich geworden, dass die damit verbundenen Aufgaben kaum noch zu bewältigen sind. Als er sich vor Anfragen, Bittbriefen und Gesuchen endgültig nicht mehr zu retten weiß, setzt er Vertrauensmänner ein, die gleichzeitig Experten auf den jeweiligen Feldern der Förderungen sind. Sie helfen fortan, die Fördermittel in die richtigen Kanäle zu leiten. Bereits in seinem Elternhaus wird, wenn jemand krank ist, nach homöopathischen Methoden geheilt. Er hält zeitlebens an dieser Tradition fest, lässt sich, wenn er ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen muss, im Stuttgarter Diakonissenspital homöopathisch behandeln. Dieses Privileg endet im Jahre 1900. Der Leiter des Krankenhauses stirbt. Sein Nachfolger verweigert die Fortsetzung des Verfahrens. Wie viele Schulmediziner steht er auf dem Standpunkt, Homöopathie sei Aberglaube. Bürger der Stadt gründen daraufhin eine Krankenhausbewegung mit dem Ziel, selbst ein homöopathisches Krankenhaus zu bauen. 1914 bietet Robert Bosch dem Förderverein finanzielle Unterstützung an. Man schließt einen Vertrag und gründet die Stuttgarter Homöopathisches Krankenhaus GmbH. Der Betrag, den Robert Bosch bereitstellt, ist so hoch, dass Planung und Bau des Krankenhauses begonnen werden können. Über die Grundmauern kommt man jedoch nicht hinaus. Der Erste Weltkrieg beginnt. Baustopp, Mangel an Material und Arbeitskräften. Unmittelbar nach dem Krieg ist zunächst nicht daran zu denken, das Bauvorhaben wieder aufzunehmen. Der Wille dazu aber ist ungebrochen und die Mittel reichen aus, um ab 1920 ein Aushilfskrankenhaus einzurichten, das so lange betrieben werden soll, bis die eigene Klinik gebaut werden kann. Schon bald beginnt man zu ahnen, dass es eine Weile dauern wird. Inflation und Wirtschaftskrise sind zu meistern, bevor der zweite Anlauf unternommen werden kann. 1937, 17 Jahre später, ist es dann soweit. Ein neuer Bauplatz, ein neuer Entwurf, ein neuer Baubeginn. Und wieder interveniert der Staat. Das Baumaterial wird rationiert. Man benötigt es für andere Zwecke. Denn man rüstet für einen neuen Krieg. Diesmal aber gelingt es, Einfluss geltend zu machen. Der Bauherr hat in weiser Voraussicht den ehemaligen Polizeidirektor Paul Hahn als leitende Kraft in der Bauführung eingesetzt. Mit Hilfe seines Geschicks und seiner Zielstrebigkeit kann am 10. April 1940 vollendet werden, was fast 4 Jahrzehnte zuvor begonnen wurde. In diesem Krankenhaus soll nicht nur nach homöopathischen Grundsätzen geheilt werden, sondern es sollen alle Disziplinen angewendet werden, die sich bewährt haben. Für mich persönlich stehe ich auf dem Standpunkt, dass namentlich in akuten Fällen man zuweilen zu Spritzen, ja, zum Messer wird greifen müssen. Während ich allerdings für chronische Behandlungen die Homöopathie vorziehe. Das ist die Ansicht eines Laien und eine andere kann ich natürlich als solcher nicht haben. Entschieden kompromissloser ist seine Ansicht zu den neuen Machthabern in Deutschland. Sie laden ihn zu ihren Parteitagen ein, er verzichtet. Sie bitten um finanzielle Unterstützung, er verweigert sie. Adolf Hitler lädt zu einem Gespräch unter vier Augen. Man trifft sich, hat sich aber nichts zu sagen. Als jüdischen Kindern der Schulbesuch verboten wird, bietet Robert Bosch ihnen Lehrstellen an. Inhaftierten Juden lässt er Gelder für deren Ausreise bereitstellen. Im Vorstand des Unternehmens befinden sich Mitglieder des Widerstands. Zu ihnen gehören Robert Boschs Privatsekretär Willi Schlossstein, der Betriebsleiter Hans Walz und Karl Friedrich Gördeler, ehemals Oberbürgermeister von Leipzig und seit 1937 als Berater bei Bosch angestellt. Er ist ein paar Jahre später an der Planung des Attentats auf Adolf Hitler beteiligt und soll, falls es gelingt, das Amt des Reichskanzlers übernehmen. Robert Bosch weiß von der Widerstandsgruppe. Wie viel ist nicht genau überliefert. Ihre Mitglieder wollen ihn, den mittlerweile 80-Jährigen, nicht überlasten. Das Gewicht seiner Sorgen ist ohnehin groß genug. Wie kann er das Unternehmen, die Stiftungen, sein Lebenswerk und den Geist, der es trägt, in eine hoffnungsvollere Zukunft hinüberretten? Wer soll sich darum kümmern? Der Sohn, so früh unheilbar erkrankt, ist 1921 im Alter von 30 Jahren gestorben. Die Ehe mit seiner Frau Anna darüber zerbrochen. Eine zweite Ehe schenkt ihm noch einmal zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Doch sie sind noch zu klein, 10 und 8 Jahre jung. Es ist an der Zeit, die Dinge für die Zeiten nach ihm zu ordnen. Es ist mir ein Herzensbedürfnis, dass die Robert Bosch GmbH für eine möglichst lange Reihe von Geschlechtern in ihrem Bestand gesichert bleibt und ihre finanzielle Unabhängigkeit, ihre Selbstständigkeit und Aktionsfähigkeit jederzeit wahren kann. Grundsätzlich haben die Testamentsvollstrecker darüber zu wachen, diesem Unternehmen für lange Zeit nicht bloß das Leben zu erhalten, sondern auch diesem Leben eine über die unausbleiblichen Schwierigkeiten und Krisen der Zukunft hinüberhelfende, kraftvolle und reiche Entwicklung zu sichern. Kaum ist die Tinte trocken, beginnt erneut ein Krieg, durch den das Unternehmen gesteuert, durch den der Geist seines Lebenswerkes gerettet werden muss. Robert Bosch wird das Ende der Katastrophe nicht erleben. Am 12. März 1942 stirbt er im Alter von 80 Jahren. Er weiß nicht, dass seine Fabriken 2 Jahre später weitgehend zerstört sein werden. Und er weiß nicht, ob es je gelingen wird, sein Vermächtnis in die Tat umzusetzen. Doch er weiß, dass er es in vertrauensvolle Hände gelegt hat.